Die Juden von Gotthold Ephraim Lessing. Musik Peter Kaltzer. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Du dummer Michelstich, du dummer Martin Krumm. Ach, ja, wir wollen es nur gestehen, wir sind beide saudumm gewesen. Ja. Es wäre ja auf einem Meer nicht angekommen, den wir totgeschlagen hätten. Hätten wir es aber klüger machen können. Waren wir nicht gut vermummt? War nicht der Kutscher auf unserer Seite? Konnten wir was dafür, dass uns das Glück so einen Strich durch die Rechnung machte? Habe ich doch viel hundertmal gesagt, das verdammte Glück. Ohne das kann man nicht einmal ein guter Spitzbube sein. Nun, wenn ich's beim Licht besehe, so sind wir kaum dadurch auf ein paar Tage länger dem Strick entgangen. Es hat sich was mit dem Strick. Wenn alle Diebe gehangen würden, die Galgen müssten dichter stehen. Man sieht ja kaum alle 2 Meilen einen. Und wo auch einer steht, steht er meist leer. Ich glaube, die Herren Richter werden aus Höflichkeit die Dinger gar eingehen lassen. Zu was sind sie auch Nütze? Zu nichts. Als aufs Höchste, dass unser einer, wenn er vorbeigeht, die Augen zublinzt. Oh, das tue ich nicht einmal. Oh. Mein Vater und mein Großvater sind daran gestorben. Was will ich besser verlangen? Ich schäme mich meiner Eltern nicht. Oh, aber sie werden sich deiner schämen. So? Ja, du hast noch lange nicht so viel getan, dass man dich für ihren rechten und echten Sohn halten kann. Ach, so denkst du? An den verfluchten Fremden, der uns so einen fetten Bissen aus dem Mund gerissen hat, will ich mich gewiss noch rächen. Seine Uhr soll er so richtig müssen dalassen. Ha, sieh, was? Da kommt er schon. Schnell geh fort. Ich will mein Meisterstück machen. Aber nachher halbe, halbe. Entschuldigt. Ganz dienstwilliger Diener, mein Herr. Ich heiße Martin Krumm und stehe diesem Gute vor. Sehr wohl, mein Freund. Aber sagt, habt ihr nicht zufällig meinen Bedienten gesehen? Ihn zu dienen? Nein. Aber ich habe wohl von der preiswürdigen Person sehr viel Gutes zu hören die Ehre gehabt und es erfreut mich also, dass ich die Ehre habe, die Ehre ihrer Bekanntschaft zu genießen. Man sagt, dass Sie unseren Herrn gestern abends auf der Reise aus einer sehr gefährlichen Gefahrsäule gerissen haben. Wie ich nun nicht anders kann, als mich des Glücks meines Herrn zu erfreuen, so erfreue ich mich. Ich verstehe, ihr wollt euch bei mir bedanken, dass ich eurem Herrn beigestanden habe. Ja, ganz recht, eben das. Aber eure Erkenntlichkeit ist eine überflüssige Belohnung. Die allgemeine Menschenliebe verpflichtete mich dazu. Es war meine Schuldigkeit. Und ihr seid allzu gütig, dass ihr euch dafür bei mir bedanket, was ihr mir ohne Zweifel ebenso würdet erwiesen haben, wenn ich mich in ähnlicher Gefahr befunden hätte. Kann ich euch sonst worin dienen, mein Freund? Oh, mit dem Dienen, mein Herr, will ich Sie nicht beschweren. Aber wissen möchte ich wohl gern, wie es doch dabei zugegangen wäre. Wo war's denn? Waren's viel Spitzbuben? Gut. Ich will euch den Verlauf erzählen. Ja. Es mag ungefähr 1 Stunde von hier sein, wo die Räuber euren Herrn in einem hohlen Wege angefallen hatten. Ich ritt eben diesen Weg und sein ängstliches Schreien um Hilfe bewog mich, dass ich nebst meinem Bedienten eilends herzueilte. Ei, ei. Ich fand ihn im offenen Wagen. Ei. 2 vermummte Kerle. Vermummte, ei, ei. Ja, machten sich schon über ihn her, ei, ei. Ob sie ihn umbringen. Oder ob sie ihn nur fesseln wollten, ihn danach desto sicherer zu plündern, weiß ich nicht. Freilich werden sie ihn wohl haben umbringen wollen, die gottlosen Leute. Ei, ei. Woher könnt ihr das wissen? Ei. Nein. Wie dem auch sei. Sobald mich die Räuber sahen, verließen sie ihre Beute und liefen dem nahen Gebüsche zu. Ich löste die Pistole auf einen, doch es war schon zu dunkel und er schon zu weit entfernt, dass ich also zweifeln muss, ob ich ihn getroffen habe. Nein, getroffen haben sie nicht. Ei, ei. Wisst ihr es? Ei, lalei. Ich meine nur so, weil es doch schon finster gewesen ist und im Finstern soll man, hört dich, nicht gut zielen können. Und daher... Ich kann euch nicht beschreiben, wie erkenntlich sich euer Herr gegen mich bezeugte. Er nannte mich 100-mal seinen Erretter und nötigte mich, mit ihm auf sein Gut zurückzukehren. Ich wollte wünschen, dass es meine Umstände zuließen, länger um diesen angenehmen Mann zu sein. Doch muss ich mich noch heute wieder auf den Weg machen. Und eben deswegen suche ich meinen Bedienten. Oh, lassen Sie sich die Zeit bei mir nicht lang werden. Ja. Doch, was wollte ich Sie noch fragen? Die Räuber, sagen Sie mir doch, wie sahen Sie denn aus? Wie gingen Sie denn? Sie hatten sich verkleidet, aber wie? Euer Herr behauptet, es wären Juden gewesen. Bärte hatten sie, das ist wahr. Aber ihre Sprache war die hiesige Bauernsprache. Wenn sie vermummt waren, wie ich gewiss glaube, so ist ihnen die Dämmerung sehr wohl zustatten gekommen. Denn ich begreife nicht, die Juden die Straßen sollten unsicher machen können, da doch in diesem Lande so wenige geduldet werden. Ja, ja. Ja, was? Ja, das glaube ich ganz gewiss auch. Dass es Juden gewesen sind. So? Sie mögen das gottlose Gesindel vielleicht nicht kennen. So viel als ihrer sind, keinen ausgenommen, sind Betrüger, Diebe und Straßenräuber. Darum ist es auch ein Volk, das der liebe Gott verflucht hat. Ich dürfte nicht König sein. Ich ließ keinen einzigen am Leben. Wollte Gott, dass das nur die Sprache des Pöbels wäre. Mein Herr, zum Exempel. Ich bin einmal auf der Messe gewesen. Ja, wenn ich an diese Messe denke, so möchte ich gleich die verdammten Juden alle auf einmal vergiften, wenn ich nur könnte. Dem einen hatten sie im Gedränge das Schnupftuch, dem anderen die Tobaksdose, dem dritten die Uhr und ich weiß nicht was, sonst mehr wegstibitzt. Geschwind sind sie, ochsenmäßig geschwind, wenn's auf Stehlen ankommt. Zum Beispiel, mein Herr, erstlich drängen sie sich an einen heran, so wie ich mich jetzt ungefähr an sie. Hey, nur ein wenig höflicher, mein Freund. Oh, lassen Sie sich doch nur zeigen. Wenn Sie nur so stehen, sehen Sie, wie der Blitz fahren Sie mit der Hand nach den Taschen. Sachte, sachte. Das machen Sie nun aber so geschickt, dass man schwören möchte, Sie führen mit der Hand dahin, wenn Sie dorthin fahren. Wenn Sie von der Tobaksdose reden, so ziehen Sie gewiss nach der Uhr. Und wenn Sie von der Uhr reden, so haben Sie gewiss die Tobaksdose zu stehen. Ja. Sie nur... Was hat meine Uhr bei Ihnen zu suchen? Nun je, da können Sie sehen, mein Herr, was ich für ein ungeschickter Spitzbube sein würde. Wenn ein Jude schon so einen Griff getan hätte, so wäre es gewiss um Ihre gute Uhr geschehen. Na gut. Doch weil ich sehe, dass ich Ihnen beschwerlich falle, so nehme ich mir die Freiheit, mich Ihnen bestens zu empfehlen und verbleibe zeitlebens Ihr gehorsamster Diener Martin Krupp. Geht nur. Geht! Mag er seine Uhr auch behalten haben, seine Tobaksdose nenne ich nun meinen. Vielleicht ist dieser Kerl, so dumm er ist oder sich stellt, ein boshafterer Kerl, als je einer unter den Juden gewesen ist. Ich zweifle, ob sich viele Christen rühmen können, mit einem Juden je aufrichtig verfahren zu sein. Und sie wundern sich, wenn er ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten sucht? Sollen Treu und Redlichkeit unter zwei Nationen herrschen, so müssen beide gleich viel dazu beitragen. Wie aber, wenn es bei der einen beinahe ein verdienstliches Werk wäre, die andere bis auf den Tod zu verfolgen? Ah, doch da kommt endlich mein Diener. Christoph, dass man euch doch immer suchen muss. Oh, Sie scherzen, mein Herr. Nicht wahr, ich kann nicht mehr als an einem Orte zugleich sein. Ist es also meine Schuld, dass Sie nicht an diesem Orte sind? Sie finden mich also alle Zeit da, wo ich bin. So, und ihr taumelt gar. Ja, nun begreife ich, warum ihr so geistreich seid. Müsst ihr euch denn schon früh morgens besaufen? Sie reden von besaufen und ich habe kaum zu trinken angefangen. Ein paar Flaschen guten Landwein, ein paar Gläser Branntwein und eine Mundsemmel. Ausgenommen habe ich, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, nicht das Geringste zu mir genommen. Ich bin noch ganz nüchtern. Oh, das sieht man euch an. Deshalb rate ich euch, die Portion zu verdoppeln. Vortrefflicher Rat. Ich werde nicht unterlassen, ihn nach meiner Schuldigkeit als einen Befehl anzusehen. Ich gehe und Sie sollen sehen, wie gehorsam ich zu sein weiß. Ist es denn zu glauben? Ihr sollt gehen und die Pferde satteln und aufpacken. Ich will noch diesen Vormittag fort. Wenn Sie mir eben im Scherz geraten haben, ein doppeltes Frühstück zu nehmen, wie soll ich dann jetzt glauben, dass Sie es ernst meinen? Sie scheinen sich heute über mich lustig machen zu wollen. Ah, mag Sie etwa das junge Fräulein so ausgelassen? Oh, ja, es ist ein reizendes Kind. Geht und tut endlich, was ich euch befohlen habe. Ja, Sie werden ernsthaft. Nichtsdestoweniger werde ich warten, bis Sie mir es das dritte Mal befehlen. Der Punkt ist zu wichtig. Sie könnten sich übereilt haben. Denn überlegen Sie es wohl. Einen Ort, wo wir fast auf den Händen getragen werden, so zeitig wieder zu verlassen. Gestern sind wir erst gekommen. Wir haben uns um den Herrn unendlich verdient gemacht und gleichwohl bei ihm kaum eine Abendmahlzeit und ein Frühstück genossen. Eure Grobheit ist unerträglich. Wenn man sich zu dienen entschließt, sollte man sich gewöhnen, weniger Umstände zu machen. Ja, gut. Mein Herr, Sie werden zornig. Ja, mäßigen Sie sich. Ich gehe ja schon. Ah, Das, was wir diesem Herrn erwiesen haben, verliert den Namen einer Wohltat, sobald wir die geringste Belohnung dafür zu erwarten scheinen. Ich hätte mich nicht einmal mit hierher nötigen lassen sollen. Wenn man einen schon in die Verbindlichkeit setzt, sich weitläufig und mit dabei verknüpften Kosten zu bedanken, dem wird der Gegendienst bald saurer als uns unsere Wohltat. Den meisten Menschen ist die Anwesenheit eines Wohltäters höchst beschwerlich. Sie scheint ihren Stolz zu erniedrigen. Ihre Philosophie, mein Herr, bringt sie um den Atem. Gut. Sie sollen sehen, dass ich ebenso großmütig bin als Sie. Ich gehe, in einer Viertelstunde können wir aufbrechen. Ah, das Fräulein wird Ihnen bis dahin die Zeit verkürzen. Da kommt sie. Warum verlassen Sie uns so schnell, mein Herr? Ist Ihnen unser Umgang schon die wenigen Stunden, die Sie bei uns sind, zuwider geworden? Verzeihen Sie mir, Fräulein. Wie? Nicht einmal einen völligen Tag aushalten wollen. Das ist zu arg. Mein Herr, ich bin vielleicht ein wenig liebenswürdig, wie man mir gelegentlich beteuerte. Aber ich werde entsetzlich, entsetzlich zornig werden, wenn Sie binnen hier und dem neuen Jahr wieder an Ihre Abreise gedenken. Oh, der Termin ist sehr liebreich bestimmt. Alsdann wollten Sie mir mitten im Winter die Türe weisen und bei dem unbequemsten Wetter... Ach, wer sagt das? Ich sage nur, dass Sie alsdann des Anstands halber überhaupt erst an die Abreise denken können. Wir werden Sie deswegen nicht fortlassen. Wir wollen Sie schon bitten. Vielleicht auch des Anstands halber? Oh, da kommt mein Papa. Ich muss fort. Sagen Sie ja nicht, dass ich bei Ihnen gewesen bin. Er wirft mir so schon oft genug vor, dass ich gerne Mannspersonen wäre. Mein Herr, war nicht meine Tochter gerade noch bei Ihnen? Ja. Warum läuft sie denn weg, das wilde Ding? Das Glück ist unschätzbar, eine so angenehme und muntere Tochter zu haben. Zu gütig von Ihnen. Sie ist hier draußen auf dem Land wenig unter ihresgleichen gewesen. Es ist alles bei ihr noch die sich selbst gelassene Natur. Und diese ist umso einnehmender, je weniger man sie in den Städten antrifft. Alles ist dort so verstellt, gezwungen und erlernt. Was könnte mir angenehmer sein, als zu sehen, wie unsere Gedanken und Urteile so sehr übereinstimmen? Oh, dass ich nicht längst einen Freund ihresgleichen gehabt habe. Sie werden ungerecht gegen Ihre übrigen Freunde, Baron. Gegen meine übrigen Freunde, sagen Sie. Ich bin 50 Jahre alt. Bekannte habe ich gehabt, aber noch keinen Freund. Und niemals ist mir die Freundschaft so wertvoll erschienen, als seit den wenigen Stunden, da ich nach der Ihrigen strebe. Wodurch kann ich sie verdienen? Ihre Bitte ist weit mehr wert als das, was Sie bitten. Oh, mein Herr. Die Freundschaft eines Wohltäters... Erlauben Sie, ist keine Freundschaft. Wenn Sie mich unter dieser falschen Annahme betrachten, so kann ich Ihr Freund nicht sein. Gesetzt einen Augenblick, ich wäre Ihr Wohltäter, würde ich nicht zu befürchten haben, dass Ihre Freundschaft nichts als einfache Dankbarkeit wäre? Sollte sich beides nicht verbinden lassen? Sehr schwer. Diese hält ein edles Gemüt für seine Pflicht, jene erfordert lauter willkürliche Bewegungen der Seele. Ihr allzu zärtlicher Geschmack macht mich ganz verwirrt. Schätzen Sie mich nur nicht höher ein, als ich es verdiene. Ich habe mich noch nicht unterstehen wollen, nach Ihrem Namen, nach Ihrem Stande zu fragen. Vielleicht biete ich meine Freundschaft einem an, der Sie zu verachten... Verzeihen Sie, mein Herr, Sie machen sich... Sie haben allzu große Gedanken von mir. Soll ich ihn wohl fragen? Er kann meine Neugierde übel nehmen. Wenn er mich fragt, was werde ich ihm antworten? Frage ich ihn nicht, so kann er es als eine Grobheit auslegen. Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Doch ich will den sichersten Weg gehen. Ich will erst seinen Bedienten ausfragen lassen. Könnte ich doch dieser Verwirrung überhoben sein? Warum so nachdenkend? Ich wollte gerade diese Frage an Sie tun, mein Herr. Ich weiß es, man vergisst sich dann und wann. Lassen Sie uns von etwas anderem reden. Sehen Sie, dass es wirklich Juden gewesen sind, die mich angefallen haben? Bitte? Eben hat mir mein Schulze gesagt, dass er vor einigen Tagen drei von denen auf der Landstraße angetroffen hat. Wie er sie mir beschreibt, haben sie Spitzbuben ähnlicher als ehrlichen Leuten gesehen. Und warum soll ich auch daran zweifeln? Ein Volk, das es so auf den eigenen Gewinn abgesehen hat, fragt wenig danach, ob es ihn mit Recht oder Unrecht, mit List oder Gewaltsamkeit erhält. So? Auch haben die Juden mir sonst schon nicht wenig Schaden und Verdruss gemacht. Als ich noch in Kriegsdiensten war, ließ ich mich überreden, einen Wechsel für einen meiner Bekannten mit zu unterschreiben. Und der Jude, an den er ausgestellt war, brachte mich nicht allein dazu, dass ich ihn bezahlen, sondern dass ich ihn sogar zweimal bezahlen musste. Oh, es sind die allerboshaftesten, niederträchtigsten Leute. Und ist es nicht wahr, ihre Gesichtsbildung hat gleich etwas, das uns gegen sie einnimmt. Das Tückische, das Ungewissenhafte, das Eigennützige, Betrug und Meineid sollte man sehr deutlich aus ihren Augen zu lesen glauben. Was sagen Sie dazu? Sie scheinen ganz niedergeschlagen. Wie ich höre, mein Herr, so sind Sie ein großer Kenner der Physiognomie. Und ich befürchte, dass die meinige... Oh, Sie kränken mich. Wie können Sie auf so einen Verdacht kommen? Ohne ein Kenner der Physiognomie zu sein, muss ich Ihnen sagen, dass ich nie eine so aufrichtige, großmütige und gefällige Miene gefunden habe als die Ihrige. Ihnen die Wahrheit zu gestehen, ich bin kein Freund allgemeiner Urteile über ganze Völker. Aber Sie werden meine Freiheit nicht übel nehmen. Man sollte doch annehmen, dass es unter allen Nationen gute und böse Seelen gibt. Und unter den Juden... Ach, Papa! Nu! Vorhin liefst du vor mir weg. Was sollte das bedeuten? Vor Ihnen bin ich nicht weggelaufen, Papa, sondern nur vor Ihrem Verweis. Was war es denn, das meinen Verweis verdiente? Oh, Sie werden es schon wissen. Sie sahen es ja. Ich war bei dem Herrn. Nun, und? Und der Herr ist eine Mannsperson. Und mit den Mannspersonen haben Sie befohlen, mir nicht allzu viel zu tun zu machen. Dass dieser Herr eine Ausnahme sei, hättest du wohl merken sollen. Ich wollte wünschen, dass er dich leiden könnte. Ich werde es mit Vergnügen sehen, wenn du auch beständig um ihn bist. Ach, es wird wohl das erste und letzte Mal gewesen sein. Sein Diener packt schon auf. Und das wollte ich Ihnen eben sagen. Was? Wer? Sein Diener? Ja, mein Herr. Ich habe es ihm befohlen, meine Verrichtungen und die Besorgnis, Ihnen beschwerlich zu fallen. Oh, ich bitte Sie. Fügen Sie zu Ihrer Wohltat noch die andere hinzu, die mir ebenso wertvoll als die Rettung meines Lebens sein wird. Bleiben Sie einige Zeit, wenigstens einige Tage bei mir. Ich würde es mir ewig vorzuwerfen haben, dass ich einen Mann wie Sie ungekannt, ungeehrt, unbelohnt von mir gelassen hätte. Mein Herr, ich muss notwendig... Da bleiben, mein Herr, da bleiben. Ich laufe Ihrem Bedienten zu sagen, dass er wieder abpacken soll. Aber da ist er ja schon. Nun, mein Herr, es ist alles fertig. Fort! Kürzen Sie Ihre Abschiedsformel ein wenig ab. Was soll das viele reden, wenn wir nicht da bleiben können? Was hindert euch denn hier zu bleiben? Gewisse Betrachtungen, mein Herr Baron, die den Eigensinn meines Herrn zum Grund und seine Großmut zum Vorwand haben. Mein Diener ist öfters vorwitzig. Verzeihen Sie ihm. Ich sehe, dass Ihre Bitten mehr als leere Komplimente sind. Ich ergebe mich, damit ich am Ende nicht aus Furcht, grob zu sein, eine Grobheit begehe. Oh, was für Dank bin ich Ihnen schuldig. Ihr könnt nur gehen und wieder abpacken, Christoph. Wir wollen erst morgen fort. Nu, hört er nicht? Was steht er denn da? Er soll gehen und wieder abpacken. Von rechts wegen sollte ich böse werden. Es ist mir auch beinahe, als ob mein Zorn erwachen wollte. Doch weil nichts Schlimmeres daraus erfolgt, als dass wir hierbleiben und zu essen und zu trinken bekommen und wohlgepflegt werden, so mag es sein. Sonst lasse ich mir nicht gern unnötige Mühe machen, wissen Sie. Schweigt! Ihr seid zu unverschämt! Denn ich sage die Wahrheit! Oh, mein Herr, das ist wunderbar, dass Sie bei uns bleiben. Nun bin ich Ihnen noch einmal so gut. Kommen Sie, ich will Ihnen unseren Garten zeigen. Er wird Ihnen gefallen. Wenn er Ihnen gefällt, Fräulein, so ist es schon so gut wie gewiss. Kommen Sie nur. Papa, Sie erlauben es doch? Ich werde euch sogar begleiten. Nein, nein, das wollen wir Ihnen nicht zumuten. Sie haben doch bestimmt zu tun. Ich habe jetzt nichts Wichtigeres zu tun, als meinen Gast zu vergnügen. Er wird es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie diese Pflicht versäumen. Nicht wahr, mein Herr? Sagen Sie ihm doch nein. Ich möchte so gern mit Ihnen alleine gehen. Es wird mich gereuen, dass ich mich so leicht habe bewegen lassen, hier zu bleiben, sobald ich sehe, dass ich Ihnen im geringsten hinderlich bin. Ich bitte also... Oh, was kümmert Sie des Kindes Rede? Kind? Papa, beschämen Sie mich doch nicht so. Der Herr wird denken, wie jung ich bin. Lassen Sie es gut sein, ich bin alt genug, mit Ihnen spazieren zu gehen. Ah, Lisette? Ja, Herr Baron? Das Kammerfräulein. Entschuldigen Sie, mein Herr, ihr habe ich noch etwas aufzutragen. Keine Ursache. Kommen Sie. Ich werde euch gleich nachfolgen. Oh, bleiben Sie so lange, wie es Ihnen gefällt. Wir wollen uns schon die Zeit vertreiben. Ja, womit kann ich dienen? Lisette, ja? Ich habe dir etwas zu sagen. No. Ich weiß noch nicht, wer unser Gast ist. Gewisser Ursachen wegen mag ich ihn auch nicht fragen. Könntest du nicht von seinem Diener... Ich weiß, was Sie wollen. Dazu trieb mich meine Neugierigkeit von selbst. Und deswegen kam ich hierher. Bemühe dich also und gib mir Nachricht davon. Du wirst Dank bei mir verdienen. Und jetzt rasch, da kommt er schon. Ja, gehen Sie nur. Sie werden es also nicht übel nehmen, mein Herr, dass wir es uns bei Ihnen gefallen lassen. Aber ich bitte Sie, machen Sie sich meinetwegen keine Ungelegenheit. Ich bin mit allem zufrieden, was da ist. Ja, ja. Lisette, ich übergebe ihn deiner Aufsicht. Ja. Lass ihn an nichts Mangel leiden. Ich empfehle mich für ein kurzes Nickerchen. Mademoiselle, bis nachher. Oh, aber mein Herr, bin ich denn nicht reizend genug, um einer kurzen Unterhaltung wert zu sein? Der Geier, Sie nehmen die Sache genau, Mamsell. Ob Sie reizend genug oder zu viel sind, kann ich nicht sagen. Sollte ich nur aus Ihrem geschwätzigen Munde schließen, so dürfte ich beinahe das Letzte behaupten. Doch dem sei, wie ihm wolle, jetzt werden Sie mich beurlauben. Sie merken, ich bin abgespannt und müde. Sobald mich hungert oder dürstet, werde ich bei Ihnen sein. So macht's unser Hasso auch. Der Henker, das muss ein gescheiter Mann sein. Er macht's wie ich. Na, wenn Sie ihn kennenlernen wollen, er liegt hinter dem Haus an der Kette. Verdammt. Ich glaube gar, Sie meinen den Hund. Ich merke nun, dass Sie den leiblichen Hunger und Durst verstanden haben. Den aber habe ich nicht gemeint, sondern den Hunger und Durst der Liebe. Hey. Den, Mamsell. Den. Sind Sie nun mit meiner Erklärung zufrieden? Besser als mit dem Erklärten. Wollen Sie damit etwa sagen, dass Ihnen ein Liebesantrag von mir nicht zuwider sein würde? Vielleicht. Wollen Sie mir einen tun? Vielleicht. Was das für eine Antwort ist. Vielleicht. Und sie war doch nicht ein Haar anders als die ihrige. In meinem Mund will sie aber etwas ganz anderes sagen. Vielleicht ist eines Frauenzimmers größte Beteuerung. Denn so schlecht unser Spiel auch ist, so müssen wir es doch niemals in die Karte sehen lassen. Ja, wenn's das ist, dann kommen wir mal zur Sache. Ich liebe Sie, Mamsell. Das weiß ich mit wenigen Vieh sagen. Wir sollten doch vorher wenigstens 2 Takte reden. Na, da können wir es auch gleich ganz lassen. Der Grobian. Wo blieben wir denn? Ja, bei der Liebe. Ich liebe Sie also, Mamsell. Je vous aime, würde ich sagen, wenn Sie eine französische Marquise wären. Der Geier? Sie sind wohl kein Franzose. Nein, ich muss meine Schande gestehen. Ich bin nur ein Deutscher. Aber ich habe das Glück gehabt, mit verschiedenen Franzosen umgehen zu können. Und da habe ich denn so ziemlich gelernt, was zu einem edlen Mann gehört. Ich glaube, man sieht mir es auch gleich an. Ah, Sie kommen also vielleicht mit Ihrem Herrn aus Frankreich? Nein. Wo denn sonst her, freilich wohl? Es liegt noch einige Meilen hinter Frankreich, wo wir herkommen. Ah, aus Italien doch wohl nicht? Nicht weit davon. Aus England also? Beinahe. England ist eine Provinz davon. Wir sind über 50 Meilen von hier zu Hause. Aber bei Gott, meine Pferde, die armen Tiere stehen noch gesattelt. Verzeihen Sie, Mamsell, trotz meiner inbrünstigen Liebe muss ich doch gehen und erst das Nötigste verrichten. Wir haben ja noch den ganzen Tag. Und was noch viel mehr ist, die ganze Nacht vor uns. Wir wollen schon noch eins werden. Ich werde Sie wohl wieder zu finden wissen. Das werden wir noch sehen. Von dem werde ich nur wenig erfahren. Entweder er ist zu dumm oder gerade das Gegenteil. Und beides ist gleich unergründlich. So, so, Jungfer Lisette. Und? Ist auch ein Kerl, mich bei ihr auszustechen? Das hat er gar nicht nötig. Nicht nötig? Und ich denke, wer weiß, wie fest ich in ihrem Herzen sitze. Das macht der Vogt, er denkt's. Leute von seiner Art haben das Recht, abgeschmackt zu denken. Drum ärgere ich mich auch nicht darüber, dass er es gedacht hat, sondern dass er es mir gesagt hat. Ich möchte wissen, was ihn, mein Herz, angeht. Mit was für Gefälligkeiten, mit was für Geschenken hat er sich denn ein Recht darauf erworben? Man gibt die Herzen jetzt nicht mehr so in den Tag hinein weg. Glaubt er etwa, dass ich so verlegen mit dem meinigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazu finden, ehe ich's vor die Säue werfe. Der Teufel, das verschnupft. Ich muss eine Prise Tabak draufnehmen. Vielleicht geht es ja mit dem Niesen wieder fort. Verflucht. Wo hat der Karl diese wundervolle Dose her? Belieben Sie ein Prischen? Oh, Ihre untertänige Magd, mein Vogt. Was soll eine silberne Dose nicht kann? Könnte ein Ohrwürmchen geschmeidiger sein? Ist es eine silberne Dose? Wenn es keine silberne wäre, so würde sie Martin Krumm nicht haben. Ist es nicht erlaubt, ja, sie zu besehen? Aber nur mit den Augen. Oh, sie ist so fein gemacht. Und wiegt bestimmt ein Viertelpfund. Nur wegen der feinen Form möchte ich so ein Döschen haben. Ja, wenn ich sie zusammenschmelze, überlasse ich Ihnen gern die Form. Also gütig. Das ist ohne Zweifel ein Geschenk? Ja. Sie hat mich nicht einen Heller gekostet. Wahrhaftig, mit so einem Geschenk könnte man einem Frauenzimmer recht imponieren. Sie können Ihr Glück damit versuchen, Herr Vogt. Ich wenigstens würde mich, wenn man mich mit silbernen Dosen anfiele, sehr schlecht verteidigen können. Mit so einer Dose hätte ein Liebhaber gegen mich gewonnenes Spiel. Ich verstehe. Verstehe. Aber man gibt die silbernen Dosen jetzt nicht mehr einfach so in den Tag hinein weg. Und glauben Sie denn, Lisette, dass ich so verlegen mit der meinigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazu finden, ehe ich sie vor die Säue werfe. Hat man jemals eine dümmere Grobheit gefunden? Ein Herz einer Schnupftabaksdose gleichzuschätzen? Ja. Ein steinernes Herz einer silbernen Schnupftabaksdose. Vielleicht würde es aufhören, steinern zu sein. Ach, doch, all mein Reden ist vergeben. Sie sind meiner Liebe nicht wert. Was für eine gutherzige Narrin ich doch war. Beinahe hätte ich geglaubt, der Vogt wäre noch einer von den ehrlichen Leuten, die meinen, was sie sagen. Lisettchen, weinen Sie nicht. Da, nehmen Sie nur. Aber nun bin ich doch wohl Ihre Liebe wert. Zum Anfang verlange ich nichts als nur ein Küsschen auf Ihre schöne Hand. Ah, wie schmeckt das? Ei, ei, Herr Vogt, küsse mir doch meine Hand auch. Das doch. Ganz gern, gnädiges Fräulein. Flegel, versteht ihr denn keinen Spaß? Der Teufel mag da Spaß sein. Oh, ich bedauere Sie, mein lieber Vogt. So? Und sie lacht noch dazu? Ist das mein Dank? Schon gut, schon gut. Hätte ich's doch nicht geglaubt, wenn ich's nicht selbst gesehen hätte. Du lässt dich küssen und noch dazu vom Vogt. Ich weiß gar nicht, was Sie für ein Recht haben, mich zu belauschen. Ich denke, Sie gehen im Garten mit dem Fremden spazieren. Ach, und ich wäre noch bei ihm, wenn der Papa mir nicht nachgekommen wäre. Aber so kann ich ja kein kluges Wort mit ihm sprechen. Ei, was nennen Sie denn ein kluges Wort? Was haben Sie denn mit ihm zu sprechen, dass der Papa nicht hören darf? Boah, tausenderlei. Aber du machst mich böse, wenn du mich noch mehr fragst. Genug? Mir gefällt der fremde Herr, das darf ich wohl gestehen. Was hätten Sie wohl Ihrem Papa erzählt, wenn er Ihnen so einen Bräutigam verschafft hätte? Aber wer weiß, was er tut. Schade nur, dass Sie nicht einige Jahre älter sind. Oh, wenn es nur am Alter liegt, so kann mich ja der Papa einige Jahre älter machen. Ich werde ihm gewiss nicht widersprechen. Nein, ich weiß noch einen besseren Rat. Ich werde Ihnen einige Jahre von den meinigen geben. So ist uns beiden geholfen. Da kommt der Diener des Fremden. Ich muss mit ihm sprechen. Gehen Sie. Was? Ja, Es ist alles zu Ihrem Besten. Lassen Sie mich mit dem Mann gehen. Ja, mein Herr. Sie hungert oder dürstet sicher, dass Sie schon wiederkommen, nicht? Ja, freilich. Aber wohlgemerkt, wie ich den Hunger und Durst erklärt habe. Um Ihnen die Wahrheit zu gestehen, ich hatte schon gestern, als ich vom Pferde stieg, ein Auge auf Sie geworfen. Doch weil ich glaubte, nur einige Stunden hier zu sein, so dachte ich, es lohne nicht der Mühe, mich mit ihr bekannt zu machen. Was hätten wir auch in so kurzer Zeit anfangen können? Wir hätten unsere Beziehung von hinten anfangen müssen. Allein, es ist nicht allzu sicher, die Katze beim Schwanze aus dem Ofen zu ziehen. Das ist wahr. Nun aber können wir schon ordentlicher verfahren. Ja. Sie können mir Ihren Antrag machen, ich kann darauf antworten. Ich kann Ihnen meine Zweifel erklären, Sie können mir sie zerstreuen. Wir können uns jetzt bei jedem Schritt bedenken und dürfen einander nicht die Katze im Sack verkaufen. Hätten Sie mir gestern gleich Ihren Liebesantrag gemacht, das ist wahr. Ich hätte ihn angenommen. Oh. Aber überlegen Sie einmal, wie viel ich gewagt hätte, wenn ich mich nicht einmal nach Ihrem Stand, Vermögen, Vaterland, Bedienungen und dergleichen erkundigt hätte. Der Geier! Wäre das aber auch so nötig gewesen, so viele Umstände? Sie könnten ja bei dem Heiraten nicht mehr machen. Und weil man doch einen Diener am besten nach seinem Herrn beurteilen kann, so verlange ich vor allen Dingen zu wissen... Wer mein Herr ist? Ja. Das ist lustig. Sie fragen mich etwas, das ich Sie gern selbst fragen möchte, wenn ich glaubte, dass Sie mehr wüssten als ich. Mit dieser abgedroschenen Ausflucht denken Sie durchzukommen? Kurz, ich muss wissen, wer Ihr Herr ist, oder unsere ganze Freundschaft hat ein Ende. Ich kenne meinen Herrn nicht länger als seit 4 Wochen. So lange ist es, dass er mich in Hamburg in seine Dienste genommen hat. Von da aus habe ich ihn begleitet, niemals mir aber die Mühe gemacht, nach seinem Stande oder Namen zu fragen. So viel ist gewiss. Reich muss er sein. Denn er hat weder mich noch sich auf der Reise notleiden lassen. Ja, was soll mich also mehr bekümmern? Was soll ich mir von Ihrer Liebe versprechen? Dass Sie meine Verschwiegenheit nicht einmal eine solche Kleinigkeit anvertrauen wollen. Ich würde niemals gegen Sie so sein. Nur zum Exempel, hier. Oh. Hier habe ich eine schöne silberne Schnupftabaksdose. Ja, nur. Sie müssten mich nur ein klein wenig bitten. Und ich sagte Ihnen, von wem ich sie bekommen habe. Oh, daran ist mir nun eben so viel nicht gelegen. Lieber möchte ich wissen, wer sie von Ihnen bekommen sollte. Über den Punkt habe ich eigentlich noch nichts beschlossen. Doch wenn Sie sie nicht bekommen sollten, so haben Sie es niemand anders als sich selbst zuzuschreiben. Ich würde Ihre Aufrichtigkeit gewiss nicht unbelohnt lassen. Oder vielmehr meine Schwatzhaftigkeit. Doch so wahr ich ein ehrlicher Kerl bin, wenn ich diesmal verschwiegen bin, so bin ich's aus Not, denn ich weiß nichts, was ich ausplaudern könnte. Oh, verdammt! Wie gern wollte ich meine Geheimnisse ausschütten, wenn ich nur welche hätte. Adieu. Ich will Ihre Tugend nicht länger bestürmen. Nur wünsche ich, dass sie Ihnen bald zu einer silbernen Dose und einer Liebsten verhelfen möge, so wie sie sie jetzt um beides gebracht hat. Ja, wohin? Wohin? Geduld! Ich sehe mich genötigt zu lügen, denn so ein Geschenk werde ich mir doch nicht entgehen lassen. Ja, was wird's auch schaden? Nun? Ja, ja, sie soll alles wissen. Wer doch recht viel lügen könnte. Hören Sie nur. Mein Herr ist... Dein Herr ist... Ist einer von Adel. Er kommt... Er kommt? Wir kommen. Miteinander aus. Aus? Holland? Er hat müssen... Er hat müssen? Gewisse Verdrüßlichkeiten wegen... So? Einer Kleinigkeit... Einer Kleinigkeit? Eines Mords wegen... Oh. Was? Entfliehen. Eines Mords wegen? Ja. Aber eines ehrenhaften Mords, eines Duells wegen... Oh. Entfliehen. Und jetzt ist er eben... Jetzt ist er auf der Flucht. Wow. Und Sie, mein Freund? Ich auch. Ich bin auch mit ihm auf der Flucht. Der Entleibte hat uns, will sagen, die Freunde des Entleibten haben uns sehr verfolgen lassen. Und dieser Verfolgung wegen, nun können Sie leicht das Übrige erraten. Na, was Geier soll man auch tun? Überlegen Sie mal selbst, ein junger, naseweiser Kerl schimpft uns. Mein Herr stößt ihn über den Haufen. Das kann nicht anders sein. Ein ehrlicher Kerl muss nichts auf sich sitzen lassen. Jawohl, solchen Leuten bin ich gut, denn ich kann auch unleidlich werden. Aber sehen Sie, Da kommt Ihr Herr. Oh. Sollte man es ihm wohl ansehen, dass er so zornig, so grausam wäre? Oh, kommen Sie, wir wollen ihm aus dem Wege gehen. Er möchte es mir ansehen, dass ich ihn verraten habe. Ich bin's zufrieden. Aber die silberne Dose. Ja, kommen Sie nur. Ich will erst sehen, was mir mein Herr für mein entdecktes Geheimnis geben wird. Lohnt sich das, so soll er sie haben. Ich vermisse meine Dose. Es ist eine Kleinigkeit. Gleichwohl ist mir der Verlust empfindlich. Sollte mir sie wohl der Vogt? Doch ich kann sie verloren haben. Ich kann sie aus Unvorsichtigkeit herausgerissen haben. Auch mit seinem Verdacht muss man niemand beleidigen. Gleichwohl. Er drängte sich an mich heran. Er griff nach der Uhr. Ich ertappte ihn. Könnte er nicht auch nach der Dose gegriffen haben, ohne dass ich ihn ertappt hätte? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Nur näher, mein Freund. Ist er doch so schüchtern, als ob er meine Gedanken wüsste. Nur näher. Ach, ich habe gar keine Zeit. Ich ahne schon, Sie wollen mit mir plaudern, aber ich habe wichtigere Sachen zu tun. Ich mag Ihre Heldentaten nicht 10-mal hören. Erzählen Sie sich jemanden, der Sie noch nicht weiß. Wie? Vorhin war der Vogt einfältig und höflich, jetzt ist er unverschämt und grob. Sein unverschämtes Verfahren bestärkt mich in meinem Argwohne. Nein, Geduld. Vogt, ich habe euch etwas Notwendiges zu fragen. Und ich habe nichts darauf zu antworten. Es mag so notwendig sein, als ich will. Drum sparen Sie nur die Frage. Ich will es wagen. Mein Freund, habt ihr nicht meine Dose gesehen? Ich vermisse sie. Was ist das für eine Frage? Kann ich etwas dafür, dass man sie Ihnen gestohlen hat? Für was halten Sie mich? Für den Hehler oder für den Dieb? Wer redet denn vom Stehlen? Ihr verratet euch ja fast selbst. Ich verrate mich selbst? Also meinen Sie, dass ich sie habe? Wissen Sie auch, was das zu bedeuten hat, wenn man einen ehrlichen Kerl so beschuldigt? Wissen Sie es? Warum müsst ihr so schreien? Ich habe euch doch nicht beschuldigt. Ihr seid euer eigener Ankläger. Dazu weiß ich eben nicht, ob ich großes Unrecht haben würde. Wen ertappte ich denn vorhin, als er nach meiner Uhr greifen wollte? Sie verstehen wohl überhaupt keinen Spaß. Oh, ich verstehe den Spaß so wohl, dass ich jetzt glaube, ihr wollt mit meiner Dose auch nur spaßen. Gesetzt, ich wäre überzeugt, dass ihr es nicht so böse gemeint hättet, würden auch andere... Andere wären es längst überdrüssig, sich so etwas vorwerfen zu lassen. Doch wenn Sie denken, dass ich sie habe, befühlen Sie mich. Durchsuchen Sie mich. Na los. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Außerdem trägt man auch nicht alles bei sich in der Tasche. Nun gut, damit Sie sehen, dass ich ein ehrlicher Kerl bin, so werde ich meine Jackentaschen selber umwenden. Jetzt geben Sie Acht. Oh, macht euch keine Mühe. Nein. Sie sollen sehen. Hier, ist da eine Dose? Nein, Brotkrümel sind drin. Das liebe Gut. Und hier, da ist auch nichts. Ja, doch, ein Stückchen Kalender. Ich hebe es der Verse wegen auf, die über den Monaten stehen. Regen im Mai, April vorbei. Sind recht lustig. Nun aber, dass wir weiterkommen. Jetzt geben Sie Acht, ich will auch den dritten umwenden. Der Henker, was lasse ich da fallen? Zwei Bärte? Was ist das denn? Das geben Sie her. Nein. Oh, verdammt, ich dachte, ich hätte den Schmarrn lange von mir gelegt. Ich will mir den einen mal vors Kinn hängen. Sehe ich so vielleicht einem Juden ähnlich? Geben Sie her. Wer weiß, was Sie wieder denken. Ich erschrecke meinen kleinen Jungen manchmal damit. Dazu ist er. Ihr werdet so gut sein und mir den einen hier lassen. Ich will auch damit schrecken. Der Geier. Nun mal sehen, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Schon gut. Ich sehe es. Sie sind zu meinem Unglück hierher gekommen. Aber hol mich alle Teufel. Ich bin ein ehrlicher Kerl und den will ich sehen, der mir etwas Schlimmes nachsagen kann. Merken Sie sich das. Der Mensch bringt mich selbst auf einen Argwohn, der ihm höchst nachteilig ist. Könnte er nicht einer von den verkappten Räubern gewesen sein? Doch ich will mit meiner Vermutung noch vorsichtig sein. Ah, da sind Sie. Wir haben Sie schon sehr vermisst. Sie werden es nicht glauben. Gestern, als ich mit den jüdischen Straßenräubern ins Handgemenge gekommen bin, habe ich doch einem davon den Bart ausgerissen. Den Bart ausgerissen? Wie meinen Sie das, mein Herr? Nun... Und warum haben Sie mich so plötzlich im Garten verlassen? Oh, verzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Ich wollte gleich wieder bei Ihnen sein. Ich ging nur, um meine Dose zu suchen, die ich hier irgendwo verloren haben muss. Das ist mir sehr unangenehm. Sie sollten noch bei mir zu Schaden kommen? Ach, der Schaden würde so groß nicht sein. Doch betrachten Sie einmal diesen ansehnlichen Bart. Sie haben ihn mir ja schon gezeigt. Warum? Gut, ich will mich Ihnen deutlicher erklären. Ich glaube, doch nein, ich will meine Vermutungen zurückhalten. Vermutungen? Nein, ich habe mich übereilt, ich könnte mich irren. Sie machen mich unruhig. Was halten Sie von Ihrem Vogt? Nein, nein, wir wollen das Gespräch auf nichts anderes lenken. Ich beschwöre Sie, sagen Sie mir, was Sie glauben, was Sie vermuten, worin Sie sich vielleicht geirrt haben können. Nur die Beantwortung meiner Frage kann mich antreiben, es Ihnen zu sagen. Was ich von meinem Vogte halte? Ich halte ihn für einen ganz ehrlichen und rechtschaffenen Mann. Gut, vergessen Sie also, dass ich etwas habe sagen wollen. Ein Bart, Vermutungen, der Vogt. Wie soll ich diese Dinge verbinden? Sie könnten sich geirrt haben. Gesetzt, Sie haben sich geirrt. Was können Sie bei einem Freunde für Gefahr laufen? Dann will ich es Ihnen sagen. Der Vogt hat diesen Bart aus Unvorsichtigkeit fallen lassen. Er hat noch einen, den steckte er aber hastig wieder zu sich. Seine Reden verraten einen Menschen, der glaubt, man denke ebenso viel Übles von ihm, wie er tut. Und dann ertappte ich ihn auch noch bei einem nicht allzu klugen Griffe. Es ist, als ob mir die Augen auf einmal aufgingen. Ich befürchte, Sie werden sich nicht geirrt haben. Und Sie hatten Bedenken, mir das zu entdecken? Sollte ich am Ende meinen Mörder in meinem eigenen Hause haben? Sofort will ich gehen und alles anwenden, hinter die Wahrheit zu kommen. Doch zürnen Sie nicht, wenn sich zum Glück meine Vermutungen als falsch herausstellen sollten. Sie mögen wahr oder falsch sein. Ich werde Ihnen allzeit dafür danken. Wenn er nur nicht zu übereilt. Jetzt bin ich ganz beunruhigt. Es ist nichts Geringes, einem Herrn seine Untergebenen so verdächtig zu machen. Sollten Sie auch unschuldig sein, so verliert er doch auf immer das Vertrauen zu Ihnen. Ich hätte schweigen sollen. Wird man nicht Eigennutz und Rache für den Grund meiner Verdächtigung halten, wenn man erfährt, dass ich ihm meinen Verlust zugeschrieben habe? Christoph, was ist? Wissen Sie, wer Sie sind, mein Herr? Wisst ihr, dass ihr ein Narr seid? Was fragt ihr? Gut, wenn Sie es nicht wissen, so werde ich es Ihnen sagen. Sie sind einer von Adel. Sie kommen aus Holland. Dort hatten Sie Verdrüßlichkeiten und ein Duell. Dabei hatten Sie das Glück, den jungen Naseweis zu erstechen. Die Freunde des Entleibten verfolgten Sie. Sie flohen und ich habe die Ehre, Sie dabei zu begleiten. Träumt ihr oder seid ihr wahnsinnig geworden? Keins von beiden. Denn für einen Wahnsinnigen wäre meine Rede zu klug und für einen Träumenden zu toll. Wer hat euch solch unsinniges Zeug weiß gemacht? Mir weiß gemacht. Finden Sie es nicht gut erfunden? In der kurzen Zeit, die man mir zum Lügen ließ, hätte ich gewiss auf nichts Besseres fallen können. So sind Sie doch wenigstens vor weiterer Neugierigkeit sicher. Wie soll ich das verstehen? Man fragte mich nach Ihrem Namen, Stand, Herkunft und Tätigkeit und ich sagte alles, was ich davon wusste. Nämlich, ich wüsste nichts. Doch damit war man nicht zufrieden. Man drang also weiter in mich. Allein, umsonst, ich blieb verschwiegen, weil ich nichts zu verschweigen hatte. Doch endlich brachte mich ein Geschenk, welches man mir anbot. Dahin, dass ich mehr sagte, als ich wusste. Das ist... Ich log. Schurke, ich befinde mich, wie ich sehe, bei euch in feinen Händen. Ah. Sollte ich aus Zufall die Wahrheit gelogen haben? Unverschämter Lügner! Ihr habt mich in eine Lage gesetzt, aus der ich... Aus der Sie sich leicht helfen können, sobald Sie das schöne Beiwort, das Sie mir jetzt zu geben beliebten, bekannter machen. Werde ich dann aber nicht genötigt sein, mich vorzustellen? Umso besser. So lerne ich Sie bei Gelegenheit auch kennen. Doch urteilen Sie jetzt selbst, ob ich mir wohl mit gutem Gewissen dieser Lügen wegen ein Gewissen machen konnte. Betrachten Sie diese Dose. Was? Hätte ich sie leichter verdienen können? Was sehe ich? Das dachte ich, dass Sie erstaunen würden. Nicht wahr? Sie lügen sich selber was, wenn Sie so eine Dose verdienen könnten. So habt ihr sie mir entwendet? Was? Dabei ärgert mich eure Treulosigkeit nicht so sehr wie der übereilte Verdacht, den ich deswegen gegen einen ehrlichen Mann hegte. Und dann seid ihr auch noch so rasend frech, mir zu erzählen, sie wäre ein, obgleich beinahe ebenso schimpflich erlangtes Geschenk. Geht! Kommt mir nicht wieder vor die Augen! Aber der Neid bringt sie auf solche Ausschweifungen! Die Dose soll ihre sein? Ich soll sie ihnen gestohlen haben? Wenn das wäre, müsste ich ein dummer Teufel sein, dass ich vor ihnen selbst prahlen sollte. Gut. Da kommt Lisette. Lisette, kommen Sie, helfen Sie mir doch, meinen Herrn wieder zurechtzubringen. Oh, mein Herr, was stiften Sie für Unruhe? Was hat Ihnen denn unser Vogt getan? Sie haben den Baron ganz rasend auf ihn gemacht. Man spricht von Bärten, von Dosen, von Plündern. Der Vogt weint und flucht, dass er unschuldig wäre, dass Sie die Unwahrheit sagen. Doch der Baron ist nicht zu besänftigen und jetzt hat er sogar nach dem Schulzen geschickt, ihn einsperren zu lassen. Was soll das alles heißen? Oh, das ist alles noch nichts. Hören Sie nur, was er jetzt gar mit mir vorhat. Es ist wahr, meine liebe Lisette, ich habe mich übereilt. Der Vogt ist unschuldig, nur mein gottloser Bedienter hat mich in diesen Ärger gestürzt. Oh. Er ist's, der mir meine Dose entwendet hat, deren wegen ich den Vogt im Verdacht hatte. Und dieser Bart hier, ja, der Bart kann durchaus ein Kinderspiel gewesen sein, wie der Vogt behauptet. Ich gehe, ich will meinen Irrtum gestehen, ich will dem Vogt Genugtuung geben. Erst müssen Sie mir Genugtuung geben. Zum Henker, so rede sie doch, Lisette, und sage sie, wie die Sache ist. Ja, wie? Ja, ich wollte, dass sie mit ihrer Dose am Galgen wäre. Was? Soll ich mich deswegen zum Diebe machen lassen? Hat sie mir sie nicht geschenkt? Ja, freilich, und sie soll ihm auch geschenkt bleiben. So ist es doch wahr? Die Dose ist aber meine. Ihre? Das habe ich nicht gewusst. Und also hat sie wohl Lisette gefunden. Und meine Unachtsamkeit ist an allen den Verwirrungen schuld. Ich habe euch auch zu viel getan, Christoph. Verzeiht mir, ich muss mich schämen, dass ich mich so schimpflich übereilt habe. Der Geier, nun dämmert's mir. Oh, er hat sich nicht übereilt. Lisette, stell dem Herrn seine Dose wieder zu. Herr Baron. Der Vogt hat alles gestanden. Und du schämst dich nicht, von so einem Menschen Geschenke anzunehmen? Es ist also doch wahr? Nun, wo ist die Dose? Na, der Herr hat sie lange wieder. Ich habe geglaubt, von wem Sie Dienste annehmen können, von dem könne ich auch Geschenke annehmen. Ich habe ihn so wenig gekannt wie Sie. Ja, und mein Geschenk ist zum Teufel. Wie gewonnen sozusagen. Wie aber soll ich, teuerster Freund, mich gegen Sie erkenntlich erzeigen? Sie reißen mich zum zweiten Mal aus einer gleich großen Gefahr. Ich bin Ihnen mein Leben schuldig. Niemals hätte ich ohne Sie mein so nahes Unglück entdeckt. Der Schulze, ein Mann, den ich für den ehrlichsten auf allen meinen Gütern hielt, ist sein gottloser Gehilfe gewesen. Wären Sie also heute von mir gereist, so wäre die Hilfe, die ich Ihnen gestern erwiesen habe, sehr unvollkommen geblieben. Ich schätze mich also höchst glücklich, dass mich der Himmel zu dieser unvermuteten Entdeckung ausersehen hat. Ich bewundere Ihren Großmut. Oh, möchte es wahr sein, was mir Lisette berichtet hat? Nun, warum sollte es nicht wahr sein? Ihr Bedienter hat uns entdeckt, wer Sie sind. Gönnen Sie mir das unschätzbare Vergnügen, erkenntlich zu sein. Mein Vermögen ist meinem Stande und dieser dem Ihrigen gleich. Hier sind Sie vor Ihren Feinden sicher und kommen unter Freunde, die Sie anbeten werden. Papa! Komm, Papa. Meine Tochter, komm! Ja. Verbinde deine Bitte mit der meinigen. Ersuche meinen Erretter, deine Hand und mit deiner Hand mein Vermögen anzunehmen. Papa! Was kann ihm meine Dankbarkeit Kostbareres schenken als dich, die ich ebenso sehr liebe als ihn? Allein, Sie wirken niedergeschlagen. Was soll ich denken? Sind Sie etwa meinetwegen in Sorgen? Ich versichere Ihnen, ich werde dem Papa mit Vergnügen gehorchen. Ihre Großmut setzt mich in Erstaunen. Aus der Größe der Vergeltung, die Sie mir anbieten, erkenne ich erst, wie klein meine Wohltat ist. Doch was soll ich Ihnen antworten? Mein Bedienter hat die Unwahrheit gesagt. Und ich... Wollte der Himmel, dass Sie das nicht einmal wären, wofür er Sie ausgibt. Wollte der Himmel, Ihr Stand wäre geringer als der meinige. So würde doch meine Vergeltung etwas kostbarer. Und Sie würden vielleicht weniger ungeneigt sein, meiner Bitte zu entsprechen. Mein Herr, Ihre Edelmütigkeit durchdringt meine ganze Seele. Schreiben Sie es nur dem Schicksale, nicht mir zu, dass Ihr Anerbieten vergebens ist. Ich bin... Vielleicht schon verheiratet? Nein. Nun, was? Ich bin ein Jude. Was? Ein Jude? Ein Jude. Ein Jude. Was? Ein Jude? Grausamer Zufall. So gibt es denn Fälle, wo uns der Himmel selbst verhindert, dankbar zu sein? Sie sind es im Überfluss dadurch, dass Sie es sein wollen. So will ich wenigstens so viel tun, als mir das Schicksal zu tun erlaubt. Nehmen Sie mein ganzes Vermögen. Ich will lieber arm und dankbar sein, als reich und undankbar. Nein. Zu aller Vergeltung bitte ich nichts, als dass Sie künftig über mein Volk etwas gelinder und weniger allgemein urteilen. Ich habe mich nicht vor Ihnen verborgen, weil ich mich meiner Religion schäme. Nein, ich musste aber sehen, dass Sie Neigung zu mir und Abneigung gegen meine Nation hatten. Und die Freundschaft eines Menschen, er sei, wer er wolle, ist mir alle Zeit unschätzbar gewesen. Ich schäme mich. Nun komm ich erst wieder zu mir. Was? Sie sind ein Jude? Und haben das Herz gehabt, einen ehrlichen Christen in ihre Dienste zu nehmen? Sie hätten mir dienen sollen! So wäre es nach der Bibel recht gewesen. Potzstern, Sie haben in mir die ganze Christenheit beleidigt! Jetzt wird mir klar, warum der Herr auf der Reise kein Schweinefleisch essen wollte und auch sonst 100 komische Dinge machte. Glauben Sie nur nicht, dass ich Sie länger begleiten werde. Verklagen will ich Sie noch dazu! Ich kann es euch nicht zumuten, dass ihr besser als der andere christliche Pöbel denken sollt. Ich will euch nicht in Erinnerung rufen, aus was für erbärmlichen Umständen ich euch in Hamburg riss. Ich will euch auch nicht zwingen, länger bei mir zu bleiben. Doch weil ich mit euren Diensten so ziemlich zufrieden bin... und ich euch vorhin außerdem in einem unbegründeten Verdacht hatte, so behaltet zur Vergeltung, was diesen Verdacht verursachte. Behaltet die Silberdose. Euren Lohn sollt ihr auch haben. Hier, sodann geht, wohin ihr wollt. Der Henker! Jeder andere hätte mir einen Fuß in die Rippen gegeben. Und keine Dose. Top! Ich bleibe bei Ihnen. Alles, was ich von Ihnen sehe, erfreut mich. Kommen Sie. Wir wollen Anstalt machen, dass die Schuldigen in sichere Verwahrung gebracht werden. Oh, wie achtungswürdig wären die Juden, wenn sie alle Ihnen glichen. Und wie liebenswürdig die Christen, wenn sie alle ihre Eigenschaften besäßen. Die Juden von Gotthold Ephraim Lessing. Mit ein Reisender, Michael Mertens. Christoph, dessen Bedienter, Cornelius Obonja. Der Baron, Peter Matic. Ein junges Fräulein, dessen Tochter, Pippa Galli. Lisette, Brigitte Karner. Martin Krumm, Karl Markowitsch. Michel Stich, Thomas Mratz. Musik, Peter Keitzer. Mit Toni Burger und Georg Mittermeier. Tongestaltung: Fritz Trondl, Astrid Drexler und Manuel Radinger. Hospitanz: Thomas Gasser. Regieassistenz: Jasmin Schäffler. Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Kurt Reisnegger. Lessings Die Juden. Ein Stück, geschrieben vor mehr als 260 Jahren. Ein Stück, das zeigt, wie schwer es uns fällt, keine Vorurteile zu haben.